Es geht weiter mit anderen wilden Kerls. Und zwar mit welchen, die sie mal erwischt haben und die dafür heute im Bau sitzen. Knast-Song!